Angela Merkel hat einen Kurswechsel vollzogen, doch er wird ihre Gegner nicht befriedigen, denn es ist ein rhetorischer Kurswechsel und keine Korrektur ihrer Politik in der umstrittenen Sache. Der Kanzlerin neue Töne können nicht ummänteln, dass sich dahinter immer noch genau jene Angela Merkel verbirgt, die für breite Teile der Bevölkerung von der Präsidialregentin zur Hassfigur geworden ist. Merkel nahm in ihrer Erklärung zur Berliner Landeswahl Schlüsselbegriffe in den Mund, die ihr vor allem von den Kritikern in der CSU seit einem Jahr entgegengehalten werden. Der Satz »Wir schaffen das« sei beinahe zu einer Lehrformel geworden, bekannte Merkel. Es sei nicht alles richtig gemacht worden. Wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückspulen. Aus dem Munde der studierten Physikerin Merkel ist das ein ungewöhnlicher Wunsch. Horst Seehofer würde es genügen, wenn sich die Kanzlerin wenigstens ein Jahr zurückbeamen würde. Rhetorisch hat sich Merkel so weit wie nie zuvor auf ihre Kritiker zubewegt. Sie hat deutlich gemacht, dass sie das Ausmaß des Vertrauensabrisses wahrgenommen hat, der in den Wahlergebnissen von Mecklenburg-Vorpommern und Berlin seinen Ausdruck gefunden hat. Er trifft den Kern des persönlichen Kapitals, mit dem Merkel und ihre Partei die Erfolge früherer Jahre erwirtschaftet haben. Das eher diffuse Gefühl, dass die Geschicke des Landes bei dieser Politikerin in den richtigen Händen liegen. Das hatte mehr mit der Ausstrahlung einer persönlichen Integrität, mit Merkels nüchtern unideologischer Grundhaltung zu tun, die ihr in der ersten Dekade ihrer Kanzlerschaft zugeschrieben wurde. Auch in ihrer heutigen Stellungnahme sprach Merkel, ungewöhnlich genug, von Gefühlen. Zugleich aber erklärte sie sich und ihre Politik in einer Weise, die ihr bislang fremd war. Denn Merkel war stets davon überzeugt, dass sich Politik gerade dann, wenn sie komplexe Aufgaben zu bewältigen hat, nicht erfolgreich erklären lässt. Sie hat sich dabei in früheren Situationen auf die Erfahrungen berufen, die die SPD einst mit der Vermittlung ihrer Agenda-Politik unter Gerhard Schröder gemacht hatte. Nicht Überzeugungsmacht und überlegene Argumente, sondern ein mehr psychologisch denn politisch zu erklärendes Vertrauen waren seitdem die weiche Währung, mit der Merkel auf dem Markt der Wählerstimmen handelte. Entsprechend weich agierte Merkel auch heute in ihrer Kommunikation. Hart aber blieb sie in der Sache. Die Fehler, von denen sie sprach, datiert sie weit in die Zeit vor dem letzten Sommer zurück. Schon im Dezember letzten Jahres hatte sie auf dem CDU-Parteitag bekannt, Deutschland habe sich in der Flüchtlingspolitik zu lange und bequem im System der Dublin-Regeln eingerichtet und die Verantwortung den Mittelmeerstaaten überlassen. Über dieses Schuldeingeständnis ging sie heute kaum hinaus. Zumindest bei ihren Widersachern in München wird man das nicht überhören. Der unionsinterne Konflikt ist noch lange nicht ausgefochten.